Blockcast Black Stories, Folge 7, vom April 2008. Blockpunkt, Überpunkt. Der Black Stories Podcast wird präsentiert von Blockpunkt Überpunkt. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Black Stories Podcast hier bei blog.juba.de. Mein Name ist Stefan und wir haben heute mal wieder einen ganz anderen Gast. Eine weibliche Gästin. Besuch, genau, eine Gästin. Eine Gästin, ja. Weiblicher Besuch, nämlich Verena ist hier. Hallo Verena. Hallo. Schön, dass du zum Spielen vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Ja, und natürlich, einer darf wieder nicht fehlen, René ist auch dabei. Ja. Und ihr zwei werdet heute unser Rateteam bilden. Super. Black Juhu. Stories, genau, das sind rahmenschwarze Rätsel. Und für alle die nicht mehr genau wissen oder das Spiel nicht kennen, wie die Regeln sind, ganz einfach, Verena und der René, die werden versuchen, eine Lösung zu finden zu einer Situation, die ich vorlese. Da gibt es ja ganz viele Karten. Wir spielen übrigens heute aus der Black Stories Edition 2 ein Rätsel. Und nach Möglichkeit sollen sie nur die Fragen so stellen, dass ich mit Ja und Nein antworten kann. Kann ich auch die Lösung sofort sagen, wenn ich so weiß? Kannst du, aber es ist nicht clever. Nein, ich glaube nicht, dass du die sofort weißt. Und Buzzer oder so? Mit? Nein, nee, sowas gibt es. Weil wir spielen nicht gegeneinander, wir machen das halt ganz ihr spielt ja zusammen, genau. Also, wir sind also das detektivische Superpaar. Eigentlich ist, genau. Weil wir nicht wissen, wo wir uns sonst unterhalten sollen. Genau. Also Inspektor Clouseau und Kato, genau. Und beziehungsweise Dreifuß Clouseau. Genau. Echt, du kennst dich aus. Aber wie mit Inspektor Clouseau auf alle Fälle. Ja, und bevor es losgeht, nochmal der Hinweis auf unser Gewinnspiel. Ja. Ihr könnt uns eure Black Story schicken. Denkt euch einfach eine Black Story aus und schickt diese an blog@juba.de beziehungsweise an blackstories@moses-verlag.de. Und ihr habt die Möglichkeit, wie Stefan sagt, was zu gewinnen. Richtig, wenn deshalb heißt es ja Gewinnspiel. Und genauso könnt ihr was gewinnen, wenn ihr bei uns seid, so wie die Verena jetzt. Genau, denn das weiß sie nämlich noch gar nicht. Nein. Nee, Verena, du hast so ein Spiel gewonnen. Das wird dir die nächsten Tage per Post zugestellt. Habe ich das jetzt schon gewonnen? Na, jetzt noch nicht. Du hast es jetzt quasi schon gewonnen. Nee, aber du wolltest gerade mich absetzen. Nur wenn... Achso. Nur wenn du es rausfindest. Ja. Oh. Wenn du Story wirst. Genau. Ja, so. Also wie gesagt, wenn ihr auch mal wollt, dass wir mit euch das machen, dann meldet euch und auch wenn ihr jetzt sagt, ihr könnt euch keine sechs Stories ausdenken, dann könnt ihr auf die Art und Weise auch eine gewinnen. Ich mische mal die Karten, ich versuche es zumindest. Ich hätte da ein paar kranke Ideen schon mal. Ja, sehr schön. Hebst du die auf? Okay. Und guckt so viele Krimis wahrscheinlich. Und ja, Thriller das und Horrorfilme. Das ist die blühende Fantasie. Ach so? Ja. Ich weiß, wer bald seine Wohnung mit Black Stories Spielen stapeln kann. Ja. Jeden Samstag ab zu Verena Black Stories. Und dann noch ihre eigene. Ja. Auch noch nie gehört, also. Ja, dann wird's Zeit. Ja, ja. Ich bin auch schon sehr gespannt, ob du CSI gucken wirklich was gebracht hat. Ja, 100 Pro. So. Da habe ich ja einen Profi an der Seite heute. Dann würde ich sagen, legen wir los. Ihr dürft natürlich jetzt nicht mehr hierher gucken. Mhm. Ich sitze hier ungünstig, merke ich gerade. Wieso? René, ich kann nicht so weit schauen. Also ich kann es nicht sehen, weil da genau die Klappe davor hängt. Ja, das ist doch praktisch. Ja. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Die heutige Story hat den Titel Wiedersehen. Und die Story dazu ist, als eine junge Frau ihren lange vermissten Onkel endlich wieder sah, war sie geschockt. Und jetzt seid ihr dran. Hast du dir die Lösung schon durchgelesen? Nein, das werde ich jetzt mal tun. Das ist der einzige Hinweis. Stefan liest sich jetzt schon die Lösung durch und in der Zeit können wir schon mal jeder in sich gehen und schon mal überlegen, was wohl der Grund gewesen sein kann, dass sie so schockiert war. Okay. Also, Stefan. Soll ich nochmal? Die Story, ja, mach nochmal. Okay, also die Story ist, Wiedersehen, als eine junge Frau ihren langen, vermissten Onkel endlich wieder sah, war sie geschockt. Warum? Oder was war passiert? Eine optische Veränderung. Könnte man theoretisch so sagen. Wenn du schon so anfängst. Theoretisch könnte. Ja, das ist letztendlich die Folge davon. Dass man sich optisch verändert wahrscheinlich. Er hat nicht schlecht zum Wandern gemacht. Nein. Hätte ich jetzt auch als erstes vermutet. Ja. Wäre ja eindeutig eine optische Veränderung. Ja. Ist alt geworden. Die hat gedacht, Mensch, bist du alt geworden? Nein. Nein. Optische Veränderung. Ist das Treffen denn lange her gewesen, das letzte? Ja. Das spielt aber keine Rolle. Mal in einer Verletzung irgendwo sichtbar? Eine sichtbare Verletzung? War also ja ob die sichtbar war, kann ich dir nicht sagen. Aber eine Verletzung? Eine Krankheit. Wenn man es. Ja, nee, Krankheit nicht. Das steht hier auch nicht. Aber sein Zustand war halt ein anderer. Er ist zu Rollstuhl. Nein. Sein Zustand, sein Geisteszustand? Nein. Körperlicher Zustand. Ja. Ein aber Handicap, was sich eingestellt hat, nein. Die Sinne betreffend? Man sieht es ja äußerlich nicht. Also man sieht es nicht wirklich. Nein, er hat gesagt, theoretisch optisch. Also wenn jemand blind ist, das merkst du ja dann doch nein, schon. Nein, das, also. Ja, wie helfe ich euch da jetzt aus der Patsche? Nee, warte, du brauchst uns nicht helfen, weil wir finden das jetzt raus. Natürlich. Los, Verena, sag wir was. Können ja nur nicht keinen 5-Minuten-Podcast machen. Deswegen muss auch ein bisschen die Zeit ziehen, meinst du? Ach, ihr wisst es schon. Beim Sinieren. Also die war geschockt. Also das muss ja eine ziemlich massives sein. Also es kann nicht irgendwas Harmloses aber sein. Er sagt theoretisch was Optisches. Aber wenn sie geschockt ist und sie hat es nicht gesehen, also wenn es nicht wirklich optisch ist, wie kann sie dann geschockt sein? Na, es könnte auch sein, es könnte was ganz anderes Richtung sein. Es könnte ja sein, dass er plötzlich ein Lebenspartner neu neben sich zu stehen hat oder nein, ein Kind, Familie. Total falsch. Zustand. Total falsch. Also es betrifft seinen eigenen Zustand. Ja. Körperlich. Ja. Keine Geschlechtsumwandlung. Nein. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr versuchen rauszukriegen, was sie eigentlich für jemand ist. Ach, was sie vom Typ ist. Die junge Frau? Nee, auch was sie macht. Ah, okay. Und ihr könntet eben probieren, was der Opa sozusagen. Also der Onkel, Entschuldigung. Der Onkel, ist es relevant, was der beruflich tut? Nein. Ist es relevant, was sie beruflich tut? Es besteht schon ein Zusammenhang. Hat sie was erkannt, was vielleicht den Otto Normalverbraucher nicht erkannt hätte? Sie ist Modedesignerin? Nein. Ja. Ja, ein grünes Shirt und blauen Pullover. Ja, genau. Nein, absolut nicht. Ganz und gar nicht diese Richtung. Nein, weil du gerade meintest, der Beruf könnte sein. Also ist das ein besonderer Beruf? Nein, es besteht halt irgendwie ein gewisser Zusammenhang zwischen dem, was sie macht und was sie dann entdeckt sozusagen. Das heißt, das hätte jetzt jemand anders nicht entdeckt, der vielleicht nicht diese Tätigkeit ausübt, wenn man jetzt von... Doch, da hätte sich... Das hätte jeder erkannt. Es wäre letztendlich egal. Das hätte jeder erkannt, ja. Aber jetzt sind nur die Künstler bloß immer so empfindlich. Aber wenn es jeder erkannt hätte, dann... Es ist was völlig anderes, was mit dem Onkel ist. Du müsst viel, viel krasser denken. Viel krasser. Es ist viel krasser und ganz einfach eigentlich. Was kann mit dem sein? Nach so langen Jahren haben die sich wieder gesehen? Schönheits-OP hat sich schaffen lassen. Hat sich was an seinen... hat das nur mit ihm alleine zu tun oder vielleicht auch noch mit einer zweiten Person? Nein. Also nur mit ihm alleine. Das heißt, er hat irgendwas gemacht, was seinen Zustand total geändert hat. Ob er das gemacht hat, weiß ich nicht. Okay, es ist was passiert, was seinen Zustand total geändert hat. Also er hat den Zustand nicht selbst beeinflusst, also durch wissentliches Hineinbegeben oder so. So wie sieht eben wie durch eine Schönheits-OP. Ich frage mich nur, was man sehen kann, wenn man es nicht optisch sieht. Weißt du, sie trifft nach Jahren auf ihn, sieht ihn. Ja, wie trifft sie auf ihn? In einer bestimmten Situation. Richtig. Und was für eine ist das? Sie arbeitet in einem Hotel. Nein. Sie arbeitet in einem Bestattungsunternehmen. Sie arbeitet irgendwo, wo er hinkommt und da weißt du, der kann nur das haben, wenn er zu dir kommt. Also ihr seid total dicht dran, würde ich mal sagen. Also Bestattungsunternehmen ist schon mal nicht verkehrt, aber es ist falsch. Sie ist Gynäkologe. Nein. Nein. Ah nee, Quatsch, dann würde er auch nicht zu ihr gehen. Sie ist Priesterin? Nein. Pastorin? Nein. Okay, sie übt also einen Beruf aus. Gerichtsmedizin. Also ihr wart schon beim Thema Bestatten. Also es ist schon so die richtige Richtung. Also er hat nicht mehr lange. Was dem Onkel angeht. Was ja, dem Onkel er hat angeht. Nicht mehr lange und das weiß. Und das ist falsch. Liegt der schon bereits im Sarg drin oder so? Nein, sie gibt eine Todesanzeige für ihn, für sie. Nein, aber er seid da total nicht dran. Was ist mit dem Onkel? Er liegt im Sarg. Na, so genau würde ich es nicht sagen. Was ist ein Bein im Sarg. Pathologe ist. Nein, was ist der Onkel? Tot. Richtig. So, dann haben wir schon mal eins. So, und jetzt, was macht sie? Sie schminkt Tote. Nein, es geht ums Thema Wiedersehen. Ne? Und sie war geschockt, als sie ihn wiedergesehen hat. Ja, klar, würde ich mich auch... Sie ist Zeugin irgendwie? Nein. So, muss sie identifizieren? Also Totenidentifikation? Nein. Observieren? Nein. Sie ist Kriminalbeamtin? Nein, sie ist nicht Kriminalbeamtin. Ist sie überhaupt Hartz IV? Nein. Nein, auf keinen Fall. Da kommst du vielleicht mal hin. Ist es ein Beruf, den man als Werdemitglied ausübt? Ich würde sagen, es ist in dem Sinne noch kein Beruf, weil sie noch okay. in die Richtung geht. Sie ist eine Azubine? Anders. Eine Studentin? Ja. Sie studiert an der Uni Medizin? Und dann wird halt geguckt, hier, jetzt schauen wir uns mal einen aufgeschnittenen Arm von einem Toten an und der Tote ist ihr Onkel. So eine totale Sektion. Ich würde es mal so gelten lassen. Was stimmt daran jetzt ja, nicht? Ja, pass auf, also, ich sag mal, das ist okay, du hast es gelöst, Verena hat es leider nicht gelöst, aber doch, ihr habt ja darauf hingearbeitet. Ich hab festgestellt, dass er tot war. Ja, ja sehr gut. Das spule ich nochmal zurück und höre ich mir nochmal an, bestimmt. Ja, also, die Erklärung dazu ist folgendermaßen. Die junge Frau war Medizinstudentin und sollte sich im Präparierkurs mit der Anatomie des Menschen vertraut machen. Als sie ihren toten Onkel vor sich liegen sah, war sie völlig geschockt. Sie hatte sich das lang ersehnte Wiedersehen. Ah, das war richtig. Ja, das ist schon krass. Aber ziemlich aber herausgefunden auf alle Fälle. Ja, also ja, nachdem ich euch so viele Tipps gegeben habe. Ja, also als dann das Thema kam mit Tod, Begräbnis und dann diese Weiterschneiden auf Pathologie. Ja. Genau, man muss mehr querdenken, man muss viel mehr querdenken. Aha. Richtig. So, diese Karte hast du jetzt gewonnen, Rena. Genau, super. Mit der darfst du jeden Samstag spielen. Und einen Zeitrekord von mir. Das ist jetzt mein Hauptgewinn, ja? Nee, nein. Du kriegst natürlich ein komplettes Spiel. Du darfst dir auch aussuchen, ob du die Staffel 1, 2 oder 3 haben möchtest. Richtig, oder die Mystery Edition. Mystery, na, die ist bestimmt noch schwieriger. Ja. Ja. Aber gut, da kommen wir ja nachher nochmal. Genau. Ja. Herzlichen Glückwunsch, juhu, ihr habt es geschafft. War gar nicht so schwer. Nö, es ging. Es ging. Aber dafür, dass also aus einem Satz halt so schlau zu werden, das ist schon ziemlich schwierig, sich da aus irgendwas zu spinnen. Aber es ist interessant, in welche Richtung man eigentlich kommt, ja. Also. Deswegen, also. Für mich wäre das auch mal Wiedersehen ist immer aktiv, also nicht, dass ich jemanden tot sehe oder so. Ich bin einfach so positiv. Ja. Das stimmt. Ja. Genau, wenn ihr mitmachen wollt oder auch mal dabei sein sollt, ich habe jetzt hier den falschen Fall. Dann wendet euch doch an uns und René wird euch jetzt die Kontakte geben. Genau, ruft uns an unter der Berliner Telefonnummer 030 202 368 03 oder ihr schickt eine Mail an blog@juba.de oder ihr benutzt das Kontaktformular unter blog.juba.de. Oder ihr gebt einen Kommentar auf den Beitrag ab. Ja. Oder ihr ruft uns einfach kostenlos an, da braucht ihr uns Nummer gar nicht zu kennen. Dazu geht ihr auf blog.juba.de, klickt auf Kontakte, auf den grünen Telefonhörer und dann gebt ihr eure Telefonnummer ein. Genau. Und dann werdet ihr mit unserer Mailbox verbunden. Ja. Dann ist es doch kostenlos. Und dann ist es erst richtig kostenlos. Keine und nur dann. Flat. Ja. Richtig. Richtig. Und ihr könnt da gerne in einem Black Story raufsprechen. Ja. Warnt uns aber vor, dass wir uns das nicht schon vorher anhören, die Lösung. Genau. Das macht ja keinen Spaß. Ja, und noch ein Hinweis, ein wichtiger, wir haben Black Stories bekommen, aber manche Leute haben die Lösung vergessen. Da nützt uns das natürlich nichts. Ja, richtig, also es wäre schön, wir müssen uns auch die Lösung schicken. Oder wird irgendwas eine Lösung zu aus, was hältst du davon? Wieder schreiben die euch den bloß so, er kam ins Zimmer und er starte. Genau. Genau. Und dann, ja, warum? Ja. Und das Problem ist, ihr müsst natürlich eure richtige E-Mail-Adresse angeben, weil sonst können wir euch nicht kontaktieren. Und wir haben auch fleißige Leute, die mehr als eine Story schicken. Das ist natürlich auch nicht schlecht, da haben wir die Wahl. Und ich denke, beim nächsten Mal werden wir auch dann mal eine dieser Stories spielen. Genau, im nächsten Monat, weil der Black Stories Podcast kommt einmal im Monat raus. Oh, da finde ich aber den anderen Podcast besser, der alle zwei Wochen kommt. Ja, aber da könnt ihr euch schon auf den nächsten Monat freuen. Ja, das war's ja eigentlich schon. Verena? War super, Spaß gemacht. Auf herzlichen Zeit. Dank. Wir werfen Verena jetzt raus und euch auch. Genau, war schön, dass ihr dabei wart. Dank dafür. Genau, danke René, komm mit nach Hause. Danke Stefan für die komplizierte Frage. Ja, nee, wir spielen jetzt mit Verena noch ein bisschen Black Stories. Okay, oh ja. Ne? Oh ja. Wir haben ja noch Zeit. Genau. Und ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. der Blogcast bei blog.über.de. Alle zwei Wochen neu.